Schicken Kabinett. Mit der Mutterwäsche stieg es mir in Mark und Bein. Oh yeah. In der Schule stand auf meinem Näppchen von der Hupe. Und die anderen in der Klasse wussten nicht, was das denn war. Ich hab's ihnen vorenthalten, nein, ich hab's ihnen nicht gesagt. Denn der Rock ist nicht für jedermann. Nein, der Rock ist nicht für jedermann. In der Lehre ging es weiter, immer noch den ganzen Tag. Morgen Rock und Kaffee, Kippen, Jeans und ein Bag. Den ganzen langen Tag lang Schlager aus dem Radio. Die anderen Lehrlinge hätten gern mein Gangrezept gewusst. Doch nein. Ich hab's ihnen vorenthalten, nein, ich hab's ihnen nicht gesagt. Denn der Rock ist nicht für jedermann. Nein, der Rock ist nicht für jedermann. Rock ist nicht für Papa, Rock ist nicht für Arschlöcher. Rock ist nicht für Spießer, Angestellte auch nicht. Rock ist nichts für Schwiegersinn, Rock ist nichts für die CDU. Rock ist nichts für ADAC. Wen denn noch alles? Nichts für die christlichen Verein junger Männer. Rock ist nicht für die Vereinigung der Kleingartenvereine unter Versagen. E.V. Yeah. Rock ist nicht für jedermann.